Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen? Wie kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort, wenn man sich hält an Gottes Wort. Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Mädchen seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann es jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort, wenn es sich hält an Gottes Wort. Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er jung sein und dem Herrn gefallen? Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir wollen jung sein und den Weg unsträflich gehen. Wir wollen jung sein und dem Herrn gefallen. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort.